Dear Father in heaven. Lieber Vater im Himmel. Speak to us from heaven tonight. Sprich zu uns vom Himmel. And tonight later, we pray. Auch noch später, darum bitten wir dich. For your spirit. Wir danken dir für deinen Geist und bitten dich darum. Open our hearts and our ears. Öffne unsere Herzen und unsere Ohren. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I would like to speak a message today. Ich möchte heute eine Botschaft sprechen. That I believe will be the beginning of something brand new. Ich glaube, dass es der Anfang ist von etwas ganz Neuem, brandneu. We've been here almost 25 years now. Wir sind hier etwa seit 25 Jahren. And we've been waiting for a particular moment. Und wir haben da auf einen speziellen Moment gewartet. I believe the moment is now. Und ich glaube, der Moment ist jetzt. I want to speak this morning on this theme. Ich möchte heute früh über dieses Thema sprechen. Faith, Glaube, Paradigms, Paradigmen and the next generation. Und die nächste Generation. I want to show you a picture. Ich möchte euch ein Bild zeigen. This is 1977. 1977. In the mountains of Pennsylvania. In den Bergen von Pennsylvania. The guy with the hat right there. Der Mann mit dem Hut dort. That's me. Das bin ich. And the girl behind, the girl in the white, the girl behind her is Mary. Und da hinter diesem in weiß, da sieht die Mary. The girl behind her, she can't see Mary's face. Man kann das Gesicht von Mary nicht sehen, aber hinter dem Mädchen mit im weißen Brett vorne. I was 18 years old. Ich war 18 Jahre alt. Mary was 16. Und die Mary war 16. And there were 22,000 young people who camped out in the mountains of Pennsylvania. Und da waren 22,000 junge Menschen in den Bergen von Pennsylvania. It was called the Jesus Movement. Es war die Jesusbewegung. It started on the west side of the country and swept across the country. Es hat im Westen des Landes begonnen und hat sich so ausgebreitet über das ganze Land. And I got saved through it, and und dadurch bin ich auch gerettet worden. So did thousands and thousands of other people. Und so geschah es auch mit Tausenden von anderen Leuten. This is a few years later. Ein paar Jahre später. And this is 1981. 1981. Mary and I got married. Mary und ich, wir haben geheiratet. We look like kids there. Da schauen wir aus wie Kinder. But don't be fooled. Aber lasst euch dadurch nicht täuschen. We were not kids. Wir waren keine Kinder. We were dead serious. Wir waren todernst. About serving God. Und es darum ging, Gott zu dienen. We didn't want anything for our wedding except money to be missionaries. Wir wollten nichts anderes haben zu unserer Hochzeit als einfach Geld, um Missionare zu sein. Our vows were all about serving the Lord. In unserem Ehegelöbnis ging es alles darum, einfach nur Gott zu dienen. I could sing you the song that I sang that day. Und ich kann euch noch das Lied vorsingen, das ich damals sang. But I would never get through it. Aber ich würde es nicht schaffen, durchzusingen. I will cling to you and you will cling to me. Ich halte an dir fest und du hältst an mir fest. And in the shadow of the cross, und im Schatten des Kreuzes we will live eternally. Leben wir ewig. Yesterday we were married 28 years. Gestern sind wir jetzt 28 Jahre verheiratet. And today is the first day of our honeymoon 28 years ago. Und heute ist der erste Tag. Der erste Tag unserer Flitterwochen im 28. Jahr. This is the first year we were in Austria. Das ist das erste Jahr, als wir in Österreich waren. 1985. And I think I was 26 years old there. Ich glaube, ich war damals so 26 Jahre alt. Mary is 24. Und Mary 24. This is my friend Tom to my das ist mein Freund, der Tom. He died of a brain tumor 10 years ago. Er hat einen Gehirntumor. He's a missionary to Greece. Er war Missionar in Griechenland. And we came to Vienna. Und wir kamen nach Wien. We were absolutely serious. Und wir waren absolut ernst. That we could affect this world. Dass wir einfach einen Unterschied machen können in dieser Welt. And I believe the same thing today. Und das Gleiche glaube ich heute noch. And I believe that all the 25 years that we've been here. Und ich glaube, all die 25 Jahre, die wir jetzt hier bereits sind, have been preparation for this moment. Sie sind eine Vorbereitung für diesen Moment. Preparing the next generation. Die Vorbereitung der nächsten Generation. I want to go to Psalm 78 now. Ich möchte einmal hingehen zu Psalm 78. Starting with verse 1. Und beginne mit Vers 1. O my people, listen to my instructions. Höre mein Volk auf meine Lehre. For I will speak to you in a parable. Ich werde in einem Gleichnis zu euch sprechen. I will teach you hidden lessons from the past. Ich werde die Geheimnisse der Vergangenheit erklären. Stories. Geschichten. I love that word, stories. Ich mag das. Geschichten. See, all of us have a story. Denn wir alle haben Geschichten. Or God wants to give us all a story. Oder Gott möchte uns allen eine persönliche Geschichte geben. A personal story and a corporate story. Eine persönliche Geschichte, aber auch eine Geschichte gemeinsam. If you don't have a story, what is eternity going to be like? That's part of your inheritance. Wenn du keine Geschichte selbst hast, wie wird dann die Ewigkeit sein? Es ist doch ein Teil deines Erbes. When you finally sit with Abraham, wenn du dann schließlich zusammensitzt mit Abraham, for the first time, zum ersten Mal, he's going to want to hear your story. Er wird dann deine Geschichte hören wollen. So, child, mein Kind, where were you from? Woher kamst du? Vienna. Aus Wien. Which century? Welches Jahrhundert? Right around the year 2000 AD. So das Jahr 2000 nach Christus. Just before the Lord's coming. Yes, yes. Kurz yes. Vor der Wiederkehr des Herrn. Ja, ja, ja. Tell me your story. Erzähl mir deine Geschichte. What story? Welche Geschichte? Your story about God's faithfulness in your life. Deine Geschichte über die Treue Gottes in deinem Leben. Don't you have one? Hast du keine? God wants to give every single one of us a story. Gott möchte jedem einzelnen von uns eine Geschichte geben. Some of us are right in the middle of making a story. Und einige von uns sind mittendrin. Sie machen bereits diese Geschichte. How can we have a story of God's faithfulness unless we are in situations beyond our capacity? Wie können wir da eine Geschichte haben von Gottes Treue, es sei denn, dass wir in Situationen sind, die über unsere Kapazität hinausgehen? Jesus walked on the water. Jesus ging auf dem Wasser. During the storm. Während des Sturms. And then he calmed the storm. Und dann stillt er diesen Sturm. The disciples had a story. Und die Jünger hatten ihre Geschichte. Every story involves some degree of danger and fear and risk. Jede Geschichte schließt irgendwo Gefahren und auch Risiken ein. When we came here, als wir hierher kamen, we came here with really nothing. Da kamen wir hierher und hatten eigentlich nichts. The money that we got from our wedding, it lasted about a year. Das Geld, was wir da bekamen bei unserer Hochzeit, hat etwa ein Jahr gebraucht and oder gehalten. It was just trust the faithfulness of God. Und dann ging es einfach darum, der Treue Gottes zu vertrauen. And many times we were so afraid. Und so oft hatten wir eine solche Angst. I would go to sleep every night reciting Psalm 23. Ich würde mich jeden Abend zu Bett legen und dann Psalm 23 zitieren. To try to get the knot out of my stomach. Um diesen Knoten aus meinem Bauch herauszubekommen. What are we attempting? What are we trying? Was versuchen wir hier? Was versuchen wir hier bloß? Is this really going to work? Wird das wirklich funktionieren? And just the Lord is my shepherd, I will never lack a thing. The Lord is my shepherd, I will never lack a thing. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Constantly reciting promises, the promises of God. Und so habe ich beständig immer und immer wieder diese Verheißung Gottes zitiert. And then there was some movement forward. Und dann ging es dann ein Stück vorwärts. And then there was movement back. Und manchmal wieder zurück. And then there was movement forward. Und dann ging es wieder vorwärts. And then there was movement back. Und wieder zurück. A little movement forward. Und weiter vorwärts. And then more back. Und wieder noch weiter zurück. Wow. Und hin und her wogte das. 25 years later. 25 Jahre später. In January. Im Januar. We're here. Sind wir hier. I want to read a letter I got this week. Einen Brief vorlesen, den ich diese Woche bekommen habe. Dear Pastor, hi Pastor Rob. Hallo Pastor Rob. I left Vienna last week. Ich habe letzte Woche Wien verlassen. And I didn't manage to speak with you after church. Und es war mir nicht mehr möglich, mit dir nach dem Gottesdienst zu sprechen. I want to thank you so very much. Ich möchte dir so sehr danken. So very, very much. Wirklich so, so sehr danken. CEG is the reason why it is the hardest for me to leave. Die CEG ist der Grund dafür, dass mir wirklich sehr, sehr schwer fällt, zu gehen. It's the reason why I want to come back. Und das ist der Grund dafür, dass ich einfach wiederkommen möchte. It is the fountain where I can be refreshed and renewed. Es ist diese Quelle, die da sprudelt, auf das ich erfrischt werden kann und Erneuerung finde. And go deeper with God. Und wirklich tiefer gehen kann mit meinem Wandel mit Gott. God is blessing CEG immensely. Gott segnet die CEG so unermesslich. The church has blessed me more than I can express. Die Gemeinde hat mich mehr gesegnet, als das ich überhaupt ausdrücken kann. The community that has been created is wonderful. Die Gemeinschaft, die hier geschaffen wurde, sie ist einfach so wunderbar. The young adult group is a well of energy. Die Gruppe der jungen Erwachsenen ist einfach wie eine Springquelle voll Energie. Wisdom. Weisheit. And inspiration. Und Inspiration. And your teaching has changed my life and my faith. Und deine Lehre, sie hat mein Leben und meinen Glauben förmlich verwandelt. In the year and a half. In diesem eineinhalb Jahren, that I've been coming to CEG, die ich nun in CEG gegangen bin, God has changed me and my whole outlook. Hat Gott mich verwandelt und meine ganze Weltanschauung and my whole paradigm. Und mein ganzes Paradigma. I finally get it. Plötzlich habe ich es erfasst. I've been a Christian for 9 years, but I finally get it. Ich bin seit 9 Jahren bereits Christ, aber plötzlich habe ich es gepackt. Ich habe es erfasst. It's awesome. Und es ist so absolut erstaunlich. I am back in England now. Jetzt bin ich zurück in England. But God willing, after I return to my home church, I will return to my home church in Austria. Aber so Gott will, werde ich eines Tages wiederkehren in diese Heimatgemeinde hier in Österreich. I will be praying for you and all. Ich werde für euch und für alle beten. Miss you so much. Ich vermisse euch sehr. May God bless. Und möge euch Gott segnen. You hugely in all you do. Einfach ganz riesig in allem, was ihr tut. Naomi. Die Naomi. Remember her? Erinnert ihr euch an sie? From the evening service. Im Abendgottesdienst, die Naomi. This is what it's all about. Darum geht es. This is why we exist. Deswegen existieren wir hier. To glorify God. Wir existieren hier, um Gott zu verherrlichen. We exist to edify the church, the church family. Wir sind hier, um die Gemeindefamilie aufzubauen. We exist to reach the lost. Und wir sind hier, um die Verlorenen zu erreichen. I went to the park on Friday with Cody. Ich war am Freitag mit dem Cody im Park. And I had a really bad, I have a bad sore throat right now, but I had a sore throat on Friday. Und ich habe da so Schwierigkeiten, Halsschmerzen, ja. So I was sitting on this concrete wall next to this lake. Und da saß ich so auf dieser Betonmauer am Rande dieses Sees. With my headphones. Und hatte so die Kopfhörer drin. Feeling really sick. Und ich habe mich wirklich da krank gefühlt. In the sun. War da so in der Sonne. And then these four people were there with this other little dog. Und da kamen diese vier anderen Leute mit diesen Hunden vorbei. And Cody started playing with them and they came over. Und Cody hat angefangen, mit ihnen zu spielen, und so kamen sie herüber. And I said to myself, if I wasn't sick, I would swear this is a divine appointment. Also ich habe mir gesagt, wenn ich jetzt nicht so irgendwie so mich krank fühlen würde, ich würde schwören, dass das eine göttliche Verabredung hier ist. I can't talk, I'm so sick. Oh, nein, ich kann überhaupt nicht reden, so ich bin so I krank. Kind of just smiled and then I ignored them, you know? So habe ich sie irgendwie angelächelt und dann weiter ignoriert. Then about 20 minutes later, 20 Minuten später, I just went over. Bin ich rübergegangen. And they came to me. Und sie kamen zu mir. Where are you from? Wo kommst du her? From the States. Aus den Vereinigten Staaten. We were just in the States. Oh, wir waren gerade dort. Thinking, man, this is a divine appointment, but I'm too sick. Oh Mann, so eine göttliche Verabredung hier. What do you do here? Was machst du da? I work here. Na, ich arbeite hier. I'm avoiding this divine appointment because I don't want to talk. Also ich vermeide da dieses göttliche Zusammentreffen, weil ich nicht reden mag. But they don't leave. Aber sie gehen einfach nicht. They just won't go away. Sie gehen einfach nicht weg. So they're just standing there and die stehen da einfach wie angewurzelt. So what do you do here? Was machst du hier? I'm a pastor. Ich bin ein Pastor. Oh, that's nice. Yeah. Ah, schön. And I just thought, they just won't go away. Die gehen einfach nicht weg. So I was talking a little more and then I just said, dann habe ich ein bisschen mehr mit ihnen gesprochen und dann sagte ich, I'm going to ask you a question. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. But I'm going to ask it in English. Aber ich werde sie in Englisch stellen. And the girl said, okay. Und das Mädchen sagte, ja, ja, bitte. If I told you that God loves you, wenn ich euch sagen würde, dass Gott euch liebt, what would you say? Was wäre eure Antwort? And she gave me the saddest answer. Und sie gab mir diese traurigste Antwort. I don't know that God loves me. Ich weiß es einfach nicht, dass Gott mich lieben könnte. And I said, he does. Er liebt dich. And I thought, there are thousands and thousands and thousands of these people. Und da gibt es Tausende und Abertausende von diesen Leuten. We have to reach these people. Wir müssen sie erreichen. We have to impact the city. Wir müssen einfach diesen Einfluss haben in dieser Stadt. Our neighborhoods. In der Nachbarschaft. Where we work, our schools, everywhere we go. Wo wir arbeiten, in den Schulen, wo auch immer wir uns befinden, wo wir auch immer hingehen. We are a force of over 300 adults. Wir sind einfach eine Kraft von mehr als 300 Erwachsenen. We have to have an impact. Wir müssen den Unterschied machen. By grace. Durch Gnade. Let's go a little further in this. Gehen wir weiter. Psalm 78, verse 3. Psalm 78, Vers 3. Stories we have heard and known. Geschichten, die wir oft hörten und gut kennen. Stories our ancestors handed down to us. Geschichten, die unsere Vorfahren an uns weitergegeben haben. Verse 4. Vers 4. We will not hide these truths from our children. Wir wollen diese Wahrheiten unseren Kindern nicht vorenthalten. We will tell the next generation. Sondern der nächsten Generation. About the glorious deeds of the Lord. Von den wunderbaren Taten des Herrn erzählen. About his power and his mighty works. Von seiner Macht und den großen Wundern, die er vollbrachte. Verse 6. Vers 6. So the next generation might know them. Damit auch die nächste Generation es kenne. Even the children not yet born. Und sogar die Kinder, die erst noch geboren werden. Remember that picture I showed you with Mary and I first came here? Erinnert ihr euch an dieses Bild von uns beiden, Mary und mir, was ich gezeigt habe? Do you know that there's hardly a person on the evening worship team that was born when that picture was taken? Denkt mal drüber nach. Es gibt also fast keine Person, die damals schon geboren war, als dieses Bild aufgenommen wurde, die abends in den Gottesdienst gehen. The children that are not yet born. Die Kinder, die erst noch geboren werden müssen. I mean, here you are with all your doubt. You're saying, how is this going to work? Da bist du und hast vielleicht all die Zweifel und denkst, wie wird das nur bloß funktionieren? God is thinking, I have a plan with people for you that are not even born yet. Und Gott sagt nur, ich habe einen Plan für Leute, die sind noch gar nicht mal geboren. So each generation should set its hope anew on God. Jede Generation also soll von neu ihre Hoffnung auf Gott setzen. Each generation. Sie alle, jede Generation. Then they will not be like their ancestors. Damit sie nicht wie ihre Vorfahren werden. Stubborn. Ungehorsam. Rebellious. Und untreu. And unfaithful, refusing to give their hearts to God. Die sich gegen Gott auflehnten und sich weigerten, Gott ihr Herz zu schenken. And we look at verse 7. Wir schauen auf Vers 7. So each generation sets its hope anew on God. Also setzt jede Generation ihre Hoffnung von neuem auf Gott. Last week we talked about personal faith. Letzte Woche haben wir über persönlichen Glauben and gesprochen. I showed you this picture. Und ich habe euch dieses Bild gezeigt. This is the great Blondine. Und es ist der großartige Blondine. He is walking across the Niagara Falls on a rope. Da geht er auf einem Seil über die Niagarafälle. He asked the crowd, how many people believe I could take someone across? Er fragte da die versammelte Menge und sagte, wer glaubt, dass da jemand herüberbringen kann? Everybody raised their hand. Alle haben die Hand gehoben. When he asked for a volunteer, everybody put their hand down. Dann bat er aber um einen Freiwilligen, dann ging all die Hände wieder runter. Except one man. Außer einem Mann. His manager. Es war sein Manager. And he hopped on his back and he took him across the rope. Und er sprang auf seine Schultern und so wurde er dann über das Seil einmal ganz rüber über die Niagarafälle geführt. This is the kind of faith. Das ist diese Art von Glauben. That God wants us to have in Jesus. Von der Gott möchte, dass wir es in Jesus haben so. It has to move from impersonal to a personal faith. Es muss sich da weiter bewegen von diesem unpersönlichen Glauben hin zu einem ganz persönlichen Glauben. This manager had a story for the rest of his life. Dieser Manager hatte eine Geschichte zu erzählen den Rest seines Lebens. Who would know his face? Aber wer würde sein Gesicht sonst kennen? Nobody. Niemand. Except now he has a story. Aber jetzt sehen wir sein Gesicht. He stepped out in faith. Er ist im Glauben einfach herausgetreten. There was fear. Da war ein Risiko. Ja, da war auch Furcht. There was a battle maybe. Da war vielleicht auch ein Kampf. Now he has a story. Aber jetzt hat er seine Geschichte. He was the one man. Es war dieser eine Mann. God wants us to have a story. Und Gott möchte, dass wir eine Geschichte haben. This is a quote from Stephen Covey. Jetzt kommt ein Zitat von Stephen Covey. We simply assume that the way we see things is the way they really are. Wir nehmen einfach an, dass die Art und Weise, wie Dinge sind, wirklich so ist, wie wir sind. Or the way they should be. Sie sind. oder die Art und Weise, wie sie sein sollten. And our attitudes and behaviors grow out of these assumptions. Und unsere Einstellungen und unsere Verhaltensweisen, sie erwachsen aus diesen Annahmen. This is 2 Corinthians 10:4. Am 2. Korinther Kapitel 10 Vers 4. The last verse I'll read. Letzte Vers, den wir jetzt lesen werden heute. This is our ministry now. Watch. Und das ist unser Dienst. For the weapons of our warfare are not of the flesh. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. But divinely powerful for the destruction of fortresses. Sondern mächtig durch Gott zu dem Zerstören von Festungen. Do you know what these fortresses are? Wisst ihr, was diese Festungen sind? Can I tell you what they exactly are? Kann ich euch sagen, was sie da ganz exakt sind? They are paradigms. Es sind diese Paradigmen. They are paradigms in the mind. Es gibt da Paradigmen da in unsere Gedanken. They are flawed paradigms. Und das sind mangelhafte Paradigmen. They are a way that people view reality that is not true. Das ist die Art und Weise, wie Menschen die Realität betrachten, wie es aber nicht wahr ist. Okay, you can turn it off. I have a vision. Ich habe eine Vision. Part of that vision. Ein Teil dieser Vision. Well, first it's to impact everything around me for Christ. Ist einfach einen Unterschied zu machen in allem, was um mich herum ist, für Christus. And hopefully whatever I impact can impact something else. Und ich hoffe auch, dass das, was ich beeinflussen kann, dann selber einen Einfluss ausübt auf andere wiederum. Back in September, I started meeting on Tuesday night. Zurück im September, ich habe mich da immer am Dienstag dann begonnen zu treffen. With some young adults. Mit ein paar von diesen jungen Erwachsenen. Remember last July when Rob and Anastasia spoke. Erinnert ihr euch noch daran, als Rob und Anastasia letzten Juli zu uns sprachen? We started meeting every Tuesday night. Wir haben daraufhin angefangen, uns jeden Dienstagabend zu treffen. And we called it the Next Generation Initiative. Und wir haben das so getauft, die Initiative der nächsten Generation. It's just time right now. Und jetzt ist genau die Zeit dafür. The Next Generation, you could say, are all the people who could be my kids. Die nächste Generation, das sind all die Leute, die meine Kinder sein könnten. Rob Soprano could be my son. Rob Soprano könnte mein Sohn sein. All these kids, Michi Machek, and all these kids could be my kids. Michi Machek oder all diese anderen, sie könnten meine Kinder sein. They are even older or as old as I was when I came here. Sie sind zum Teil älter als das Alter, das ich hatte, als ich herkam. And it's the time now. Und jetzt ist es genau die Zeit dazu. We have this window. Das ist wie ein Fenster, was sich geöffnet hat. Und wir müssen da durch dieses Fenster durch. We have a powerful young adult generation. Wir haben da eine ganz mächtige Generation von jungen Erwachsenen. And we have a mature present generation. Und wir haben eine sehr reife gegenwärtige Generation. There is strength in diversity. Es gibt da eine Stärke, die liegt in der Verschiedenheit. And there's this incredible blessing in unity. Es gibt aber auch diesen unglaublichen Segen in der Einheit. We met and we've been meeting every Tuesday. Und wir haben uns einfach jetzt jeden Dienstag getroffen. About 7 of us. Etwa 7 von uns. And we've been planning and thinking. Und wir haben geplant und einfach Dinge durchdacht. For about 9 months. Jetzt bereits seit 9 Monaten. How to empower the next generation. Wie man die nächste Generation bevollmächtigen kann. We're gonna need your help. Wir brauchen dazu eure Hilfe. The next generation wants to be mentored. Die nächste Generation möchte, dass wir für sie Mentoren sind. They want to be taught. Sie wollen gelehrt werden. They want to be supported. Sie wollen auch unterstützt werden. They want opportunity. Sie wollen einfach Gelegenheiten haben. We're not here just for ourselves. Wir sind nicht hier für uns selbst einfach nur. I'm reading a book called The 10 Top Mistakes of Leaders. Ich lese gerade ein Buch mit 10 hauptsächlichen Fehler von Leitern. Mistake number 9. Fehler Nummer 9. Success. Erfolg. Without successors. Ohne Nachfolger. So we were a great church. Wir waren eine großartige Gemeinde. And we were a blessing. Wir waren einen Segen. At least to a small, very small part of Vienna. Ja, zumindest für einen kleinen Teil von Wien. But our success without successors. Aber unser Erfolg ohne Nachfolger ist like a relay race, ist wie ein Staffellauf, where they drop the baton, wo die Staffel dann fallen gelassen wird and they are disqualified. Und plötzlich werden sie disqualifiziert. Our success before the Lord, unser Erfolg vor dem Herrn, is only as great as the generation that follows us. Ist nur so großartig wie die Generation, die uns direkt nachfolgt. I just want to inform you about this. Ich möchte euch einfach davon informieren. Because the way the church is right now, it's not where we're going to stay. Denn die Art und Weise, wie wir jetzt sind, so werden wir nicht bleiben. So I want you to begin to buckle your seatbelts mentally and in your heart. Ich möchte, dass ihr anfangt, einfach gewissermaßen euren Gurt zu schnallen, also in den Sinn und auch im Herzen. Because in the next few weeks and months we're going to shift from second gear into third gear. Denn in den nächsten Wochen und Monaten werden wir vom zweiten in den dritten Gang schalten. And if you have never been involved, this is the time to get involved. Und wenn du dich noch nie wirklich so selbst eingebracht hast, jetzt ist die Zeit, das zu tun. We are focusing all of our energy. Wir bündeln jetzt all unsere Energie on how to integrate and empower people. Darauf, wie man Menschen einfach hier integrieren kann und dann bevollmächtigen kann im Dienst. All the things that we're focusing on in the last 4 years are behind us. All die Dinge, wo wir uns vielleicht in den letzten Jahren, in den letzten 4 Jahren so drauf konzentriert haben, die liegen hinter uns. Building project and all of these things. Gebäudeprojekte und all diese Dinge. There's a bunch of things. Da ist eine ganze Reihe von Sachen, aber die liegen hinter behind. Uns. Now is the time. Das liegt hinter uns und jetzt kommt die Zeit. Now watch this. Schau zu. Where is your paradigm? Wo liegen eure Paradigmen? What's in your heart? Wie funktioniert das bei euch im Herzen? Is there something that needs to come down? Gibt es da etwas, was irgendwo niedergerissen werden muss? When the 12 spies went into the promised land. Als die 12 Gesandten da in das verheißene Land einzogen, auszuspionieren, also sie kamen zurück. The cluster of grape was so big. Diese Weintrauben waren so riesig. They had to put a stick through it. Man musste da einen Stab durchstecken. And two guys had to carry a cluster of grapes. Zwei Männer mussten da tragen, um nur eine einfache Weintraube aus diesem Land zurückzubringen. This was the promised land. So schaut es aus im verheißenen Land. And they came back. Und sie kamen zurück. After 40 days. Nach 40 Tagen. And they said, truly, the land is full of milk and honey. Und wahrlich, das Land ist voll Milch und Honig. And 10 of them said, we are not able. Aber 10 von ihnen sagten, wir sind nicht dazu in der Lage. That was their paradigm. Das war ihr Paradigma. That was the way that they viewed life. Das war die Art und Weise, wie sie das Leben betrachtet haben. This is what Naomi says here. That was their outlook. Das war ihre Weltanschauung. And she says, I get it now, I finally get it. Und sie sagt, jetzt habe ich es, glaube ich, erfasst. If you don't have a personal faith with God, wenn du keinen persönlichen Glauben mit Gott hast, now is the time. Jetzt ist die Zeit dafür. Go before the Lord. Gehe vor den Herrn. We have a country to reach. Wir haben ein Land, was erreicht werden We've muss. Got a city to reach. Wir haben eine Stadt, die erreicht werden muss. I'm telling you, we can do it, we can do it, we can do it. Und ich sage euch, wir können das machen. I'm telling you before God that we are more than able. Wir sind mehr als fähig dazu. We are more than able. Wir sind mehr als fähig dazu. We have God with us. Wir haben Gott. There are 300 small churches across the country. Es sind vielleicht so 300 kleine Gemeinden in dem Land. How many of them need help? Wie viele von ihnen brauchen Hilfe? We need to smash paradigms. Wir müssen einfach diese Paradigmen, diese falschen, durchschlagen. These kind of lies. Diese Arten von Lügen. When I was 26 years old, I was here. Als ich 26 Jahre alt war ich hier. And the leaders of missionary groups. Und verschiedene Leiter von Missionsgruppen were saying that a church with Austrians and refugees is not possible. Und sie sagten, eine Gemeinde, wo Österreicher und Flüchtlinge zusammen sind, das ist nicht möglich. And they had a meeting of about 30 leaders. Und so trafen sich da etwa 30 Leiter. And somebody brought me there. Und jemand hat mich da mitgeschleift. To surprise them. I have no idea what the meeting was about. Für sie eine Überraschung zu sein. Denn ich hatte keine Ahnung, and the whole discussion was about you can't mix Austrians with refugees. Und die ganze Diskussion ging nur darum, ja, man kann doch nicht Österreicher mit Flüchtlingen zusammenbringen. And after it was over, nachdem es vorbei war, this guy said, he raised his hand. War da ein Mann, der stand auf, hob die Hand. He says, I got a guy right here. Ich habe da jemanden, der ist direkt da. Who is doing it? Der macht es. And they all looked at me like, what? Die haben mich angeschaut und gesagt, wie, was, wo? They said, you have Austrians and refugees in the same church? Du hast Österreicher und Flüchtlinge in der gleichen Gemeinde? I thought, you don't? Ihr nicht? They looked at me like I was from the moon. Also, die haben mich angeschaut, als wäre ich vom Mond. Today in our eldership, also heute ist es so, dass in unserer Ältestenschaft we have four people from Eastern Europe, haben wir vier Leute aus Osteuropa, a brother from Africa, einen Bruder aus Afrika, four Austrians, vier Österreicher, and five Americans, und fünf Amerikaner. And Linda is from Eastern Europe, so it's five, five and four. Und das sind fünf, fünf und vier. And we work just fine. Und wir arbeiten super zusammen. I want to smash every false paradigm, just like Paul was saying. Ich möchte jedes falsche Paradigma durchschlagen, wie Paulus das hier sagt. What other lies are there? Was sind da noch für Lügen? We can't grow and remain personal. Wir können nicht wachsen und dabei auch persönlich bleiben. That all depends on what is in our minds. Das hängt davon ab, was da bei uns im Verstand abläuft. We can't take another 300 unsaved people in our midst and lead them to the Lord. Wir können nicht weitere 300 Leute einfach in unsere Mitte nehmen und sie zum Herrn führen and remain personal. Und trotzdem persönlich that bleiben. All depends on us. Das hängt ja alles von uns ab. Are we gonna become leaders of small groups and step up? Werden wir Kleingruppenleiter werden und dann einfach hervortreten und führen? I wanna absolutely specialize in empowering people. Ich möchte mich darauf spezialisieren, einfach Leute zu bevollmächtigen. I am focused on it. My wife is focused on it. The team is focused on it. Wir sind da voll drauf konzentriert. Meine Frau ist darauf konzentriert. Das ganze Team ist darauf konzentriert. We want to become so radical in releasing people into ministry. Wir können darin so radikal werden, einfach Leute in den Dienst praktisch auszurüsten. That people will actually look on and say, that's a little scary, isn't it? Oh, Leute werden sagen, oh, wow, schau mal da. Yeah, it's really scary. Das ist ein bisschen furchteinflößend. It's as scary as getting into a boat into a storm. Das ist so vielleicht furchteinflößend, wie wenn man in ein Boot steigt und in einen Sturm gerät. I just want to inform you. Ich möchte euch einfach nur davon informieren. We are shifting from second into third. Jetzt geht's hier los, vom zweiten in den dritten Gang. And then we're going to go in the fourth. And then we're going to go in the fifth gear. In den vierten und dann in den fünften. And I'm asking three things. Und ich bitte um drei Dinge. Three things will take us there. Drei Dinge werden uns dorthin bringen. Prayer, Gebet, Purity, Reinheit and your purpose. Und euer Zweck. Prayer, Gebet, Purity, Reinheit and purpose. Und der Zweck, den Gott euch hat. We'll talk about these three in the coming weeks. Und in den kommenden Wochen werden wir darüber sprechen. Yesterday we had a picnic at Otmar's. Gestern hatten wir ein Picknick beim Otmar. We invited the young adults. Wir haben die jungen Erwachsenen allen eingeladen. Because not all the young adults were took part in the next generation thing on Tuesday. Denn es waren noch nicht alle Erwachsenen, jungen Erwachsenen praktisch bei diesem Next Generation Treffen am Dienstag dabei. And this Tuesday we've invited anyone who wanted to come. Aber jetzt haben wir die Entscheidung getroffen, es ist so weit, dass wir jetzt alle einladen können. Es kann jeder kommen, der möchte. From the young adults. Von den jungen Erwachsenen. I want them to become such an explosive force. Ich möchte, dass sie einfach so eine explosive Kraft werden. That we are lifted. We are just lifted. Like, what is that? Dass wir einfach hinaufgetragen werden dadurch. Like we're like a not a cruise ship, but we are a, what's the other word? A lifeboat. A lifeboat. Einfach ein Lebensrettungsboot. A Rettungsboot, right. Ein großes Rettungsboot. That is just lifted. The next generation is on our heels. Die nächste Generation, sie folgt uns auf den Fersen. And I'll close with this statement. Und ich möchte mit folgender Aussage abschließen. This is my vision. Das ist meine Vision. That the next generation. Dass die nächste Generation. That we will equip the next generation. Dass wir die nächste Generation so zurüsten. And empower them. Und sie bevollmächtigen. And support them. Und sie unterstützen. In such a way. In einer solchen Weise. That they will affect their generation like no generation before them. Dass sie einen Unterschied machen in ihrer Generation wie keine andere Generation zuvor. And I'll be saying that on my deathbed. Und das werde ich noch auf meinem Totenbett sagen. There, my last breath. Und ich liege dann da, mein letzter Atemzug. I'm still believing it. Ich glaube immer noch daran. Keep believing it. Glaub daran. But I believe I'll see it. Aber ich glaube auch daran, dass ich es sehen werde. If the Lord tarries. Let's pray. Wenn der Herr noch sein Kommen hinzieht. Okay. Father Lass uns in beten. Heaven, Vater im Himmel. I pray this morning ich bete heute früh for this country. für dieses Land. That we can impact people's lives one by one. Dass wir einfach einen Unterschied machen können im Leben von den Leuten. Child by einer nach child, dem anderen. Teenager after teenager. Ein Kind nach dem anderen, ein Jugendlicher nach dem anderen. All of us in our church, alle in unserer Gemeinde, from the youngest to the oldest, von dem Jüngsten bis zum Ältesten, will live with purpose, dass wir leben einfach mit einem Zweck, to impact our world. Mit einem Zweck, einfach einen Unterschied zu machen in unserer Welt. Maybe there's somebody here this morning and you don't have a personal faith. Vielleicht ist heute jemand hier und du hast keinen persönlichen Glauben. You have an impersonal faith. Dein Glaube ist irgendwie unpersönlich. It's just in your mind. Irgendwie so in den Gedanken. But it's not in your heart. Aber nicht im Herzen. Let's pray this morning. Lass uns beten heute früh. Let's close our eyes. Unsere Augen schließen. Father in heaven. Vater im Himmel. Our time is so short. Unsere Zeit, sie ist so kurz. We see the world around us. Wir sehen die Welt um uns herum. We know that Jesus is coming back soon. Und wir wissen, dass Jesus bald wiederkehrt. I just pray for every single person here this morning. Ich bete für jede einzelne Person hier. If your faith is not personal, wenn dein Glaube nicht persönlich ist, with every eye closed, mit jedem Auge geschlossen, just stand on your feet. Steh einfach auf. Just stand to your feet. Nobody's looking. Niemand schaut. I'm not looking. Stand to your feet. Steh auf. Say God. Und sag Gott. My faith is not personal. Mein Glaube ist nicht persönlich. I want it to be. Ich möchte, dass es persönlich ist. Holy Spirit, Heiliger Geist, open my heart. Öffne mein Herz. Speak to me, please. Sprich zu mir, bitte. Give me a burning. Gib mir dieses Brennen im Herzen. Give me a burning to want a burning. Gib mir ein Brennen im Herzen, einfach auch ein verzehrendes Feuer zu sein. I pray. Darum bitte ich dich. And if you're here for the first time or you've never received Jesus in your life. Und wenn du vielleicht zum ersten Mal hier bist und Jesus noch nie empfangen hast in deinem Leben. Pray this prayer. Bete dieses Gebet. God forgive me. Gott vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Come into my life. Komm in mein Leben. Wash me clean through the blood of Jesus. Wasche mich rein durch das Blut Jesu. Say these words. Sag einfach diese Worte. God forgive me. Gott vergib mir. Just say them very quietly. Sag sie einfach. Sprich sie ganz leise aus. God forgive me. Gott vergib mir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.